ich das nennen. Wenn sie dich verfluchen, wegen dem Fick oder weil's nicht so läuft, wie sie das in ihren Scheißköpfen ausgemalt haben, wenn der Moment mehr zählt als Jahre oder alles, was nach dem Moment kommt. Ihre Dreckskarrieren planen sie für die Ewigkeit, und manchmal hoffe ich, ihr verreckt dran und seht ihr mit den letzten Atemzügen, wie pervers und unnütz ihr wart. Für einen Abend oder völlig drauf ist es okay, also Pausenfüller Scheiß. Von dem der Pausenfüller nichts weiß, kranke, wertfreie Menschen. Und ich hab noch Hemmung, Tabletten durch euch zu ersetzen und einfach Ego-Film zu fahren. Verteidige eure behinderte Art, denn man weiß es nun, erscheint der wesentlich bessere Plan, Menschen durch Tabletten zu ersetzen und statt Ego halt den Solo-Film zu fahren. Oh fein, ich bin für dich da, am besten nicht zu geben, ist alles nur Gerede. Ja, stimmt, ist dramatisiert, aber auch egal. Nehmen wir das alles weg und reduzieren es auf das Minimum. Bleibt immer noch verdammt viel Enttäuschung.